kalt ist das Glück nicht mehr weit. Jedes Kind ist ein Teil unserer Welt, lächelt froh, wenn es ihm hier gefällt. Darum freu dich daran, sei nicht dumm und zerstöre. Schalten Sie die Heimat ein mit Radio Heimatmelodie.